Hallo! Läuft schon? Ja, es läuft schon die ganze Zeit. Ja, nein. Läufst du auch schon? Ja, davor. Und wieso läufst du davor? Jetzt bist du erst gerade reingekommen. Ja, nein, das Kinojahr war jetzt nicht so toll, wie man sich jetzt das vorgestellt hat. Was, Kinojahr? Ist bis jetzt nicht so toll? Nein, ich habe ja da auch die Top- und Flop-Liste gemacht. Und bei den Flops hat es bis jetzt mehr als bei den Tops. Also von dem her bin ich noch nicht so zufrieden. Ja, dann fangen wir hier gerade mal ganz ruhig von vorne an. Was hast denn du erwartet für Tops, die schlussendlich keine Tops waren? Ja, es ist halt einfach das grosse 2012er Jahr gewesen. Man hat mit 2011 hier dann, sagen wir mal, einen mäßigeren Jahrgang gehabt, wo man dann auch bei den Oscars gemerkt hat, so, ja, okay, nicht so toll und so. The Artist. Genau, das ist wieder die Oscar-Verleger, haben die einfach einen Gewinner gehabt von der Kategorie, wer hat schon wieder gewonnen? Ja, und ich würde sagen, es beschreibt sehr schön. Aber du bist ja sehr Fan von The Artist. Ich bin nicht ein riesen Fan, ich habe ihn lässig gefunden. Ich weiss noch, du hast da eine Lobeshymne, ein bisschen... Ja, yeah, ich finde ihn immer noch toll und so, aber es ist kein 6 Sterne, wo ich jetzt kein Los kann, freue ich mich jetzt dafür. Egal. Genau, und jetzt ist aber das Jahr 2012 gekommen, alle haben gesagt, hey, look, ja, das große Comic-Jahr vor allem. Genau, das große Comic-Jahr, Avengers, Batman, Spider-Man, oben drauf kommt noch ein neuer Tarantino, Prometheus und weiss der Gott noch was, oder? Genau. Jetzt, du bist immer ein bisschen voraus mit dem Film, das ist ein bisschen das Problem, oder? Weil ich habe jetzt schon einige gute Filme gesehen, noch dieses Jahr, die aber eben noch zu diesen Oscar-Filmen gehören. Ja. Die dann halt erst im Februar oder so bei uns gekommen sind. Also. Ist gemein, hä? Ja. Was sind denn deine Enttäuschungen? Meine Enttäuschungen... Ja, ich fange mal gerade beim grössten Geldvernichter an. Das war Disney John Carter. Der hat ja irgendwie 250 Millionen mehr gekostet und hat dann... nicht so viel wieder eingespielt. Und ist ein unterhaltsames B-Movie gesehen? Durchaus? Nein, der ist doof gewesen. Durchaus Blick wert, würde ich sagen. Nein, der ist mir zu doof, zu wirr, zu episch für irgendwie so eine billige Sci-Fi-Story und man kennt leider alles schon. Das ist zwar nicht die Schuld vom Stoff oder so, aber es ist halt... Ich habe zu wenig Neues in dem Film gesehen und darum auch sehr schwach und langweiliger Held und Judy Hui kann gumpen. Ja, es war ein 4-Sterner gesehen, klar. Es sind ein 2-Sterner gesehen. Das Geld haben wir nicht gesehen auf der Leinwand. Es war langweilig und nein, das war nichts gewesen. Dann eine weitere Enttäuschung, Wrath of the Titans war auch wieder nichts gewesen, obwohl das hat man ja nicht viel erwartet. Und ist dann... Aber Wrath of the Titans besser als der erste Teil. Muss man es doch sagen. Nein, finde ich nicht. Doch. Ist also unterhaltsam gesehen, auch hier. Vor allem da der Kronos und so, das Design am Schluss. Und doch, das hat mir gefallen. Hat dir gefallen? Ja. Also dann gebe ich einen 3. Oh nein, dann hat zwei. Noch einen Pass bekommen. 2. Bevor wir zum Streitfilm kommen, lese ich einfach noch schnell die Filme, die ich Katastrophe gefunden habe. Underworld 4, Jack and Jill, Battleship, furchtbar gewesen, Hochzeitsvideo, A Few Best Men, Haywire, Extremely Loud and Incredibly Close, auch furchtbar gewesen. Und da würde ich mit dir zusammentatschen, Dark Shadows, ist nichts gewesen. Du warst ja bei den Top-Sinnen, oder? Also du hast jetzt hier mal Battleship, da bin ich einverstanden. Das ist jetzt einfach wirklich wieder mal ein Seich gewesen. Ja. Aber da habe ich jetzt nicht groß. Bin ich jetzt nicht groß traurig gewesen, dass das ein Seich gewesen ist. Also, ja, ich habe mich aufgeregt und ich habe die Hände verrührt. Also ich habe gedacht, ja, das ist halt so, gell. Und Battleship hat bei mir auch ein 2er. Genau, was hast du da noch gehabt? Etwas Haywire muss ich auch noch ein bisschen loben. Uff. Ja, er hat gute Kampfsequenzen gehabt, aber alle haben wieder über den Klee gelobt, weil es einfach heisst, der Soderbergh macht einen Actionfilm, jetzt ist so etwas Besonderes. Wir haben bessere Arthouse-Actionfilme gesehen, letztes Jahr Hannah und Drive, und da muss nicht der Soderbergh meinen, nur weil er jetzt kein Beat unter die Kampfszenen legt, sondern alles nur sehr natürlich, sondern sehr natürlich wiedergibt, ist das jetzt etwas Spezielles. Nein, es ist nicht, hört mal auf. Ich bin gespannt auf den Magic Mike trotzdem. Vielleicht ist ja das etwas. Vielleicht ist ja das sehr speziell. Ja. Aber wenn wir bei den Enttäuschungen sind, da habe ich natürlich den Drive drin. Weil ich habe am 5.01.2012 gesehen. Als ersten Film von 2012. Und aufgehypt von allen und jedem. Völlig zu Recht. Und dann einfach einen guten Arthouse-Action-Film ohne Action. Und die ohne viel Art. Die also, wunderschön, Soundtrack. Ich tue immer so gerne aber 4 Sterne. Von dem her. Du schaust ja den nochmal, da reden wir wieder drüber. Und ich bin jetzt auch noch bei der, bevor ich mit dir streite, gehe ich meine Enttäuschungen durch. Da. J. Edgar, auch eine sehr grosse Enttäuschung gesehen, Clint Eastwood. Dann The Artist, haben wir schon darüber geredet. Mhm. Auch eine riesige Enttäuschung. Extremely Loud and Incredibly. Extremely loud and incredibly. Ja, dann lohnt sich der Schnuff nicht, wo du es aufbringst. Also das mit dem Tambourin und überhaupt. Und, nein. Oh ja, das kann ich auch noch erwähnen. The Mirror Mirror, das ist die erste Schneewittli-Verfilmung gesehen das Jahr. Und was will man da sagen? Looney Tunes. Dann, bevor wir über Shadows streiten, können wir noch über The Grey. Ja, der ist in meiner Top drin. Auch eine Enttäuschung das Jahr. Grossartiger Film. Ein Film, der am Anfang eine Schwäche hat, aber nachher alles richtig macht. Ein Film, der weh tut. Das ist so die Standardspruch. Nein, Flugzeugcrash, hure geil und so. Aha. Und dann machen sie da einfach so einen auf Campingtrip und voll die harten Siechen und schalalalala. Muss sie, da in dieser harten Natur. Die Dämonisierung von diesen lieben Wölfchen. Ja, also auch du bist wieder, ein armer Kai. Wieder völlig daneben. Sind es denn wirklich Wölfe? Sind das nicht am Liam Neeson seine Dämonen, die ihn verfolgen, ja, nicht loswerden? Ja, natürlich. Yeah. Viele haben einfach viele haben einfach für den Wolf Puncher gesehen. Oder? Ja, das habe ich auch gesehen. Und auch nicht so schlechte Effekte habe ich auch nicht gesehen mit den Bluescreen-Sachen. Ja, so schlecht sind die nicht. Und gesehen. Sind Wölfe, also auch. Und, Einfach zu viele, sind einfach viel zu viel mit der völlig falschen Erwartungen gegangen, weil der Trailer hat wirklich Wolf Puncher suggeriert. Da. Der Trailer hat ja gezeigt, wie man da die Mini-Fläschchen an die Hand montiert. Ja, und so. Dann geht's los. Und dann, ja, urgeil. Aber ja. So ist es dann eben nicht gekommen. Und es ist eben schön, richtig sein, perfektes Ende, super. Man in Black 3, Durchschnitt, das kann man nicht wirklich zu den Enttäuschungen zählen, das ist halt einfach gesehen. Genau, Man in Black gesehen. Ja, ist gut. Ja, ist gut. Als mein Nummer 1 Flop, also der blödste Film, den ich gesehen habe, das Jahr ist The Dictator gesehen. Oh nein. Jetzt ist das ja so, der Trailer ist gekommen, gell? Aha. Und der Mann, mega lustig. Erinnert sich ein bisschen an Mike Myers da, wo seine lustigen Akzente macht und sauglatt ist. Und dann muss er das einfach wieder so debil überbringen mit einfach, nein. Ich habe schräg gelacht, das ist mega lustig, weil ich bin eben der, der im Trailer ausgerufen hat, so einen Müll und so. Und jetzt im Film dann, nach dem Film ist es dann genau umgekehrt gewesen, du hast einen hohen Kabis gefunden. Und ich habe es letztendlich lustig gefunden. Ich habe lustig gefunden, dass eben im Trailer alle blöden Witze gebracht haben und so für mich und dann im Film dann nur noch die Guten gekommen sind. Außer dann die Geburtsszene ist dann für mich auch zu viel des Guten gewesen. Jetzt Dark Shadows, Tim Burton wieder in Höchstform. Oh nein, hör mal auf. Ich will mal sagen, Top-Material bis jetzt vom Jahr. Oh nein. Mit 5 Sternen doch bewertet von mir. 2 Sterne von mir. Johnny Depp ist seit, ich will fast sagen, 10 Jahren nicht mehr so gut gewesen. Oh Gott. Und der Tim Burton ist auch... Du hast erst Pirates nicht gesehen, he? Doch, doch. Und der Tim Burton ist auch schon lange nicht mehr so gut gewesen. Und er bringt da wieder sein Humor einfach. Es ist ja nicht erstens irgendwie die Optik, die ich gross kritisiere oder am Depp seine Leistung, sondern Geschichte an sich. Es ist eine Soap-Opera, wo ich weiß auch nicht, wie viele tausend Folgen gehabt hat und versuchen jetzt einfach irgendwie 2 Stunden rein zu drucken und zu quetschen. Eva Green, herrlich! Ja, es ist auch super und so, aber wenn es dann da um seine Geliebte geht und so, wo dann ähnlich aussieht wie dann da das neue Hausmädchen und so, das bleibt dann völlig auf der Strecke. Am Schluss müssen dann Chloe Moretz muss irgendetwas Spezielles bieten und so. Das ist super! Das ist einfach alles reingewürgt! Und dann am Schluss, das Gefeite da, hat es wahnsinnig originelle Sachen drin. Oh nein, du, das eben lustig ist oder mit der Orgel und nein. Also, nein, das Bravo. Ist Finde ich sehr enttäuschend. Wirklich Fünf sehr Sterne. Schwach. Bravo. Zwei Sterne, langweilig. Zwischen denen hat es wirklich mega coole Sachen. Eben da die Sexszene zwischen der Depp und der Eva Green. Aber dann zwischen denen einfach nicht das Bläh. Nein, also hat mir gar nicht gefallen. Was hat dir denn gefallen? Das ja. Was hat mir bis jetzt gefallen? Top auch für mich sind die Pirates von Aardman. Die haben wirklich Spass gemacht. Also die haben wirklich. Der ist so kurz gesehen. Der ist schon vorbei gesehen. Ich habe gedacht, hey. Ja, das ist halt natürlich Plastilin, oder? Das ist ja schwierig, oder? Weil sonst macht es nochmal 3 Jahre. Das ist doch lustig. Ja. Ich jetzt nicht aufhören. Ja, aber nein, da habe ich mega lustig gefunden, all die Teilverliebtheit von Aardman. Man kennt sie ja, Wallace & Gromit und die Spass. Finde ich lustig. Weiterhin top habe ich gefunden 21 Jump Street, auch wenn der nur auf Deutsch gelaufen ist in den Schweizer Kinos. Ich habe das Glück, ich noch auf Englisch schauen und das ist eine super Action-Parodie. Zwar nicht ganz auf der Höhe von Hot Fuzz, aber kommt sehr nah an und so. Aber wenn Pineapple Express-Vergleich. Ich finde Pineapple Express aber nicht so lässig wie du. Darum ist es nicht so schwierig, das abzuschätzen. Dann ein Film, der erst noch bei uns wird in Kinos kommt, irgendwann im Oktober. Rust and Bone mit Mario Cotillard vom Regisseur von Un Prophet. Ist auch super gewesen, ein super Drama. Und dann noch ein anderer Film, der in den Gang gelaufen ist, besser gesagt, der Eröffnungsfilm war, den auch du gesehen hast, Moonrise Kingdom von Wes Anderson. Ja, der Wes. Da muss man ähnlich sagen wie beim Tim Burton. Wieder ein Meister in Hochform. Ja. Muss ich sagen, der Wes Anderson, man wirft ihm so ein bisschen vor, so, er macht immer das Gleiche und so, nichts Neues und so. Aber wenn er das so. Aber wenn das so toll ist, dann darf er doch das Gleiche machen. Aber finde ich eben auch, ja. Was soll man gross lamentieren? Einfach super. Anderson 100%. Top. Das Star-Aufgebot ist einfach ehrlich gewesen. Der Bruce Willis ist super gegen den Strich besetzt. Der Edward Norton ist auch toll. Sie sind ein schönes Häuschen. Mm. Ja, und wie sieht es denn bei den Blockbuster aus? Ich habe hier noch den Warhorse, den du wahrscheinlich wieder nicht für das Jahr zählst oder auch nicht, dir nicht gefallen hat. Hat mir nicht gefallen, nein. Aber du nicht diesem Jahr anrechnen. Ja. Yeah. Der Warhorse. Dann der Hugo. Das ist für mich ja, der grösste Oscar-Aufschrei gewesen, dass der Hugo da nicht mehr abgeholt hat. Der Hugo ist einer von... das Visuelle, also bester Film, Hugo. Nein, das ist... Nein. War doch Hommage in Ehren und so, aber nein, das ist mir ein grosses Kasperli-Theater gewesen. Der Hugo bei mir Platz 3 von 2012. Ich kann es jetzt mal sagen. Ja, und bei dir, bei den Blockbuster Hunger Games haben wir noch gehabt. Genau, den habe ich ja auch als nächstes erwähnen. Da haben alle gesagt, oh, neue Twilight und so, der Battle Royale für Army und so. Aber das Marketing hat ja dann versucht, wirklich die Teenies wieder ins Kino zu holen und so. Hat dann funktioniert, zumindest in Amerika. Was aber die wenigsten mitgerechnet haben, dass der Film auch durchaus Erwachsene kann ansprechen kann. Würdest du die jetzt als Erwachsene? Also im Kopf nicht, aber rein vom Ausweis her schon, ja. Okay. Der hat dir auch gefallen. Der hat mir sehr gut gefallen. Ja. Und ist es nicht einfach die Überraschung gewesen, oder ist der Film wirklich grossartig gewesen? Ich habe ihn zweites Mal mehr gesehen, darum kann ich es jetzt schwer sagen. Ja. Aber die erste, nein, die emotionale Reaktion eigentlich. Also das hat mich einfach mitgenommen und spannend gewesen. Und vielleicht ist es schon auch die Erwartungen gewesen, weil ich habe ihm recht viele Sachen verzeiht, auch die eigentlich wirklich nicht so super gewesen sind, wie da die Hunde und die Höhlenszenen dort. Und ja. Ich weiss nicht, wie es beim zweiten Mal schauen noch ist. Aber vor allem Jennifer Lawrence. Super, ja. Also, wenn da die Academy nicht so verklemmt wäre. Dürften sie die nochmal nominieren? Ja, aber das ist zu früh. Zu früh. Der Film ist zu früh in die Kinos gekommen. Es war Ende März und das Oscar Voters haben den Film schon wieder vergessen. Platz 3 bei mir Hugo, Platz 2 The Descendants. Den hast du jetzt nie erwähnt. Er ist gut. Er ist toll gespielt oder so, aber der eingebaute Humor mit dem Freund habe ich so dämmert. Nein. Momol. Das gehört auch zum Herz dazu. Vom Film. Nein, das ist dämlich. Doch. Nein. Wenn der Film sich rundum so ein bisschen ernst nimmt so, und dann kommt der Doofi mit dem IQ von 12. Nein. Aber der braucht es. Den brauchst du. Egal. Ich brauche ihn nicht. Und jetzt zur Nummer 1, 2012. So far. The Avengers. Ja, bei mir ist es so nicht ganz auf Platz 1, aber bis jetzt der beste Blockbuster von der Saison. Also das hat bei mir auch schief gehen. Ich habe da so lange drauf gewartet, mich so gefreut. Hit or miss. Und denkt, ja, ich bin dann wahrscheinlich noch schnell zufrieden, wenn es ein bisschen rappelt im Karton. Und es hat aber ja gerappelt im Karton, vor allem in der letzten Stunde. Es ist dann einfach noch viel mehr gewesen, als man hätte eigentlich dürfen von so einem Film erwarten, finde ich. Es ist jeder hat seine Momente, jeder hat seine Sitze, die kleinen Action-Szenen, jeder kämpft mal gegen jeden, was man will sehen, was passiert, wenn der Thor mit dem Hammer aufs Schild vom Captain America haut. Und dann am Schluss auch, wie sie als Team funktionieren. Und der ist vor allem witzig. Genau, ja. Auch mit 2,5 Stunden, keine Minute zu lang. Super lässig gewesen. Ich habe ein bisschen schade gefunden, dass der Jeremy Renner am Anfang schnell die Seite gewechselt hat. Hätte ich gerne ein bisschen mehr gesehen. Aber sonst nein, wirklich einer der besseren Blockbusters von den letzten Jahren. Ja, 18 Sterne gibt es da. Was sagst du? We all have secrets. The ones we keep. And the ones that are kept from us. So, tell us a little bit about yourself, Mr. Parker. Peter lives with his aunt and uncle. Who are you? I know how rough it's been without your dad. You spent your whole life wondering where your parents went. But in order to find the answers, you must look within. How did you get out there? Fire escape. It's 20 stories. Your doorman's intimidating. I'm in trouble. Amazing Spider-Man. Ein Reboot. Sony muss ja einfach viel machen. Das kennen wir ja, weil sonst gehen die Rechte wieder zurück zu Marvel und das wollen wir ja nicht. Nein, das will ja niemand, dass der Spider-Man bei den Avengers mit... Nein, das will wirklich niemand. Nein. Ich will der Wolverine bei den Avengers werden. Oh nein. Macht lieber nochmal... Machen nochmal irgendeinen Reboot dort. Genau. Und darum jetzt das Reboot 10 Jahre nach dem ersten Spider-Man. Wie viel ist es seit dem dritten? Etwa 5 Jahre. 5 Jahre. Es ist 5 Jahre seither, seit Spider-Man 3. Ja. Spider-Man 3 ist ist zwar der erfolgreichste, glaube ich, aber man war enttäuscht gewesen, und das zu gutem Grund. Genau, es war zu viel gewesen, zu viel von vielem. Und der Sam Raimi hat, glaube ich, auch nicht so gute Beziehung dann gehabt zum VR-Rat hier von Marvel und so. Und wenn der Sam Raimi geht, geht auch der Tobey Maguire, das sind ja Kollegen. Und also Spider-Man 4 ist nicht mehr drin gelegen. Genau, man munkelt auch, dass irgendwie Gagenforderungen explodiert seien, weil sie haben wahrscheinlich nur für 3 Filme unterschrieben. Obwohl Hollywood muss das jetzt langsam überdenken. Man macht keinen Film mehr über 3 Teile, man macht über mehrere Teile. Zum Beispiel Marvel hat das letzte gemacht, wo der Mark Ruffalo für Hulk unterschrieben hat, für 6 Filme unterschrieben. Also du musst schon schauen, wo du bleibst. Die Frage ist, ob sich Schauspieler so lange überhaupt ein Binder an eine Franchise, aber dafür ist ein anderes Thema. Auf jeden Fall, neuer Cast, neues Team. Hauptrolle der Andrew Garfield aus Social Network als Peter Parker. Regie der Mark Webb. Genau. Das tönt gut für Spider-Man-Film. Ich meine, das muss doch irgendwo in den Köpfen muss das gesehen sein, weil jeder, der darüber schreibt, macht irgendein blöden Wortwitz mit Mark Webb. Genau. Muss er sein, oder? Also, er ist eine Vorlage. Ja. Ich muss nutzen, schon nicht. Also, 500 Days of Summer hat er gemacht und sonst nichts. Genau. Ich meine, das war ein herziger Film gewesen. Gut, aber, und er kostet wahrscheinlich nicht viel, das wird wahrscheinlich der Hauptgrund gewesen sein. Ja. Es hat auch geheißen am Anfang, ja, wir wollen ein bisschen mit kleineren Spider-Man machen, ein bisschen mehr auf Teenies auch gehen und es ist immer so ein bisschen Twilight Spider-Man. Ich war mal das Gerücht, genau, dass man jetzt wirklich die Romanze in den Vordergrund stelle und so weiter. Vielleicht hat auch Sony ein bisschen spekuliert darauf, dass einfach, wenn man so eine grosse Comic-Franchise an einen eher Unbekannten gibt, was bei Marvel ein paar Mal sehr gut funktioniert hat, eben John Favreau oder Joss Whedon hat vorher auch mehrheitlich im Fernsehbereich gearbeitet und so, hat dann nachher die Avengers ein riesiges Ding gemacht. Das ist einfach so, wenn nicht so einen gehypten Regisseur kommt, sondern einfach mal ein Unerfahrener und so, einfach mal sein Ding durchzieht und so. Ja, er hat es jetzt mal durchgezogen und hat es ins Kino gebracht und ja. Um was geht's? Um was geht's? Also es ist eigentlich fast ein Remake. Also es geht... Das ist natürlich immer sehr, sehr schwierig, oder? Wann ist es ein Reboot und wann ist es ein Remake? Genau, oder? Nein, es ist also schon ein Reboot, aber das fängt wieder von vorne an. Das heisst, da ist nicht von Anfang an Spider-Man, es geht geschlagene 40 Minuten, bis er mal anfängt richtig rumzuturnen und irgendwie 50 Minuten, bis er mal das Kostüm dann schlussendlich das Kostüm anhat. Ja. Und das ist das Hauptproblem eigentlich. Weil, wieso? Das ist einfach langweilig. Es ist ein... Und er macht zu wenig anders, als dass es... Ah, das ist jetzt eine neue Ansichtweise auf die Geschichte. Es ist, das Problem ist vorangehensweise an das Ganze. Wie du vorher richtig gesagt hast, sie haben versucht oder die Absicht gehabt, so ein bisschen näher an die Twilight-Filme anzugehen. Und daneben haben sie da eine Love-Story aufgebaut mit Andrew Garfield und Emma Stone. Aber dann müssen sie ja noch, weil es ein Comic-Film ist, sie müssen dann noch so Action-Szenen reinbringen. Und dann irgendwie die beiden Genres, die reiben sich zu fest im Amazing Spider-Man. Das funktioniert nicht. Auch mit dem Lizard, das funktioniert einfach nicht. Das ist doof. Jetzt bist du schon mega weit gesprungen. Das tut mir leid. Nein, du bist wieder viel zu weit gesprungen. Es fängt also an, wie er in der Schule gefoppt wird und so weiter. Und das Ganze wird jetzt einfach derart ernst und humorlos, Soap-Opera-mässig, TV-Film-mässig, einfach durchgestiert und Szene nach Szene. Während dann beim Raimi noch, es ist alles viel zu farbig gewesen, es ist ein Comic gewesen und da will man jetzt doch ein bisschen auf realistisch machen und dann wird es einfach langfädig extrem. Es wird wie eine Fernsehserie. So. Es ist eine Mischung aus Fernsehserie und Dark Knight. Ja. Yeah. Weil eben, du hast, Entschuldigung, wenn ich jetzt da wieder auf den Führer springe, das ganze Vigilante-Zeug und so, darf man doch nicht machen und so, the police should take care of it und so. Man kennt es. Und sie versuchen jetzt auf den Batman düster, härter, besser aufzuspringen. Und der Reese Ifans oder Reese Ifans oder hast du schon alles gehört? Reese Ifans heisst er. Der spielt der Lizard. Das ist so der Dr. Connor, den haben wir auch schon gesehen in Raimi seiner Trilogie. Ein Wissenschaftler, der dann wo ein Arm fehlt und dann will er den irgendwie nachbauen und dann macht er, tut er sich kreuzen mit der Eidechse und dann wird er Eidechse. Ja, super. Und wenn genau jetzt wieder zur Eidechse wird und wieder zurückmutiert, ist eigentlich auch nicht so klar. Hulk-Style, wenn er hässig ist, wird er zum Lizard. Passt ja die grüne Farbe irgendwie, ja. Oder? Und da hast du schon gesagt, das ist kein Gegner, den du gesehen. Du bist ein Gegner von diesem Gegner. Ich bin ein Gegner von diesem Gegner, genau. Ja. Und wie ist es mit den Befürchtungen? Ja, nein, ja, funktioniert für mich nicht. Weil eben, wenn sie schon den Ansatz haben, wir wollen alles realistischer und düsterer machen, dann kannst du keinen riesen Einwechsel auf den Spider-Man loslassen. Und seine Motivation nachher ist auch so komisch. Er will irgendwie eine perfekte... Er stellt wieder eine Maschine auf ein hohes Gebäude, wie wir es bei den Avengers schon gesehen haben. Genau. Und will alle zu Eidechsen machen. Es ist natürlich wieder der Ansatz wie im ersten Spider-Man von Sam Raimi, von Willem Dafoe und Green Goblin und so. Und, Schizophrenie, Judy Hui und so. Eigentlich bin ich auch nicht so, sondern er ist... Zieht sich durch alle Spider-Man-Filme bis jetzt so durch. Es ist der Green Goblin, der Doc Ock und der Sandman, alle haben... Gute wie böse Seiten und wie es rauskommt. Und sie sind auch immer ein Vaterersatz für den Peter. Genau. Oder? Also ich meine, vor allem der Norman Osborn und der Otto Octavius sind ja dann die und jetzt hier auch wieder so ein bisschen bewundern die und... Genau. Und du hast gesagt, wenn wir nochmal gumpen wollen. Liebesgeschichte, haben sie in den Vordergrund stellen. Hat jetzt das funktioniert? Ist das wenigstens bewegend und herzig und romantisch? Und in der letzten Szene ist es bewegend, vorher aber nicht. Die Chemie stimmt so zwischen dem Herr Garfield und dem Ja, es hat ja auch gefunkt. Hat auch gefunkt auf dem Set, ja. Wenn man sagt. Oder ja. Aber das ist ja alles gut und recht, aber sie kommt zu wenig vor. Du verbringst viel zu viel Zeit mit dem Peter. Und das ist ja eigentlich eine Voraussetzung, wenn man Spider-Man-Film macht, dass man meistens mit Peter Parker verbringst natürlich. Aber er versucht dann auch separat handlungsstreng aufzubauen, wo dann völlig vernachlässigt wird. Das Ganze mit Gwen Stacy, ihrem Vater, gespielt von Dennis Leary. Genau, völlig vernachlässigt. Einmal. Wo es Fisch gibt. Also, er will einfach zu viel und merkt dann einfach nicht, dass er eigentlich im Grunde genommen nur eine einfache Geschichte erzählen will, von Bub trifft Mädchen und so, und Bub wird dann gebissen und Bub muss dann kämpfen. Und dann versucht er eben nebenbei noch so eine riesen Storytürme aufzubauen, die dann einfach zusammengehen. Auch mit dem Unterbösewicht gibt es da noch so einen indischen Untermann irgendwie, der verschwindet auch wieder. Und dann... Oder am Kirk Connors seine Frau, was ist mit der plötzlich? Die ist ja... Die kommt ja mal vor, oder? Ja, ja, und dann ist es vorbei. Das alles wäre nicht so schlimm, wenn, dann einfach, wenn man könnte sagen, ja, die Action ist cool. Aber die Action ist einfach zu wenig. Nein, es ist, also wirklich muss ich recht geben, es ist austauschbar. Es ist einfach ein bisschen in der Kanalisation rumrennen und also völlig, es kommt auch nie richtig ein, man hat auch nie das Gefühl, es ist jemand in Gefahr, wirklich, irgendwie. Also, man bangt eigentlich um keine Figur. Nein, das ist wirklich so. Ist einfach... Aber du verbringst wirklich viel zu wenig Zeit mit diesen Charakteren, also dass es dir das Herz wachsen. Aber eine gute Action-Szene gibt es, das ist die in der Schule. Mit dem Auftritt dann nachher von Stan Lee. Von Stan Lee. Ist dann super. Das ist übrigens... Ja, Michael Bay-Humor. Genau, aber das ist der Humor, wo dann, also mit dem Stan Lee funktioniert. Ja. Das ist auch viele gesagt, so, oh ja, er ist humorvoll und so. Ja, das so, habe ich jetzt gar nicht so gesehen. Wo? Weil er den Alarm kaputt schlägt. Ja, gut, das war auch lustig. Ja. Aber zum Beispiel da so, oh, you've got my weakness, it's small knives. Ja. So, nein. Ja, aber das haben wir im Trailer gesehen. Und der Spider-Man hat in den Comics immer Sprüche geklopft und so und ist lustig gewesen. Aber hast du nicht irgendeinen Gag-Schreiber organisieren, der dann bessere Sprüche ins Maul legt? Gut überkommt. Denn die Szene auf der Brücke ist auch so wieder, wir brauchen jetzt noch eine... Wir müssen natürlich noch ein kleines Kind retten, ja. Sonst... Genau, das ist irgendwie noch so für den Spider-Man-Checkliste gewesen. Genau, wir müssen noch ein bisschen New York, muss ja immer noch ein bisschen, der New Yorker muss noch ein bisschen im Vordergrund stehen, was man dann da mit den Kranenfahrern... Oh Gott, gemacht hat. Himmelswille. Furchtbar. Und ich muss sagen, dort habe ich das 3D habe ich cool gefunden. Ja, am Ende dann schon, ja. So, aber erst so mit den Spinnenfäden und so, dort habe ich das 3D noch relativ cool gefunden. Eine Fortsetzung könnte vielleicht interessant werden. Man könnte jetzt das entschuldigen, alles als ja, jetzt haben wir das wieder, haben wir es wieder abgehökelt da. Ja, genau. Jetzt geht's los. Wenn sie, ja, fürs 2, aber jetzt sie machen wieder Andeutungen mit, dass jetzt wieder der Green Goblin kommt. Genau, ja. Und ja, es kommt ja eine Szene kurz nach dem Anfang von den Credits, wo man eigentlich darauf gehofft hat, dass die jetzt Mist im Film vorkommt am Anfang vom Film. Weil der Film hat ja gross damit geworben, die Untold Story, genau. Oder? Peter Parker wird von seinen Eltern verlassen und so. Und dann erst im Abspann kommt dann die Szene, wo der Trailer vorgekommen ist, wo dann der Herr Osborn, der Herr Connors, besuchen und dann ihm sagt, did you tell the boy about his parents? Genau. So. Und dann ist fertig. Genau. Welche Untold Story haben wir da gesehen? Gar keine. Nein, wir haben nochmal genau das gleiche gesehen, auch wieder mit dem Onkel Ben. Genau, das ist natürlich, da weißt du natürlich von Anfang an, oder? Jo. So, Onkel Ben zieht allein los. Ja, ist gut, ich kann schon einen Kaffee holen, gell? Passiert nicht viel. Aber was mir gefallen hat, ist das Casting vom Onkel Ben. Der Schein hat mir gepasst. Ja, das strahlt eine Wärme aus. Ja, währenddem Sally Field als... Als Tante May mich jetzt weniger überzeugt hat. Ja. Wenn wir gerade bei den Darstellern sind, ich finde Andrew Garfield besser als der Tobey Maguire. Nein. Ich bin nie ein Fan von Tobey, von dem her ist es für mich einfach jetzt, da den Garfield über den Tobey zu heben. Nein, mal der Garvey passt mir. Er hat jetzt zwar ein bisschen zu wenig schelmisch irgendwie. Mal, das hat er schon. Er ist schon sehr schwer und es geht ihm schlecht und so, finde ich. Ja, aber dann ist die Storyline schuld. Er ist so schmächtig und er ist wieder so ein armer Geek und wo wieder... Ah. Ja, Fazit bei mir ist 2 Sterne. Knallhart. Brutal, hä? Ich habe mich einfach nur gelangweilt. Ich habe ein bisschen mehr gelacht als du. Ja. Hat Tricks noch gut gefunden. Dann die Szene dort in der Kanalisation, wo dann Spinnenfäden nicht alle richtig schiesst, habe ich cool gefunden. Ja, das ist 3D cool. Und, aber die First-Person-Kamera, die kommt eigentlich auch fast nicht vor. Nein, das ist ein Gimmick, das im Trailer mitgeworden ist. Genau. Von mir gibt es 3 Sterne. Ich bin wie du zwischen ihnen gelangweilt worden. Aber schlussendlich ist es eigentlich noch okay. Nicht ganz okay gewesen. Es ist eine durchschnittliche Comic-Verfilmung. Ja. Trotz besserem Spider-Man nicht besser als der erste von Raimi. Ja, no. Nächste Woche bist du am Knife, gell? Jawohl. Jawohl, was fährst du dort? Oh, New Kids Night schon natürlich. Ah ja, genau. Weil in den Schweizer Kinos ist ansonsten recht tote Hose. Genau, das einzige Grosse, das nächste Woche wieder anlaufen, ist Cosmopolis, wenn man dem überhaupt etwas Grosses sagen kann. Und Ice Age 4. Genau. Am Montag. Und in dem Fall. Und wir werden schon bald über Prometheus diskutieren. Mm. Wir haben ja den schon gesehen. Und Hellebätsch. Wenn so Flauten ist, dann können wir mal über Prometheus reden.